Die DVRK konzentriert alle Kräfte auf die Zucht von Baumsetzlingen. Die leitenden Mitarbeiter und Arbeiter der Zentralen Baumschule des Ministeriums für Landespflege und Umweltschutz setzen für die Verwissenschaftlichung, Industrialisierung und Intensivierung der Zucht von Baumsetzlingen große Kraft ein und züchteten dadurch über 25 Millionen Baumsetzlinge von Dutzenden Sorten, wie Lärche von Changsong und Urwald-Mammutbaum, die für die Wiederherstellung von Wäldern nötig sind. Die Funktionäre und Werktätigen vom Bezirk Liangang gestalteten die Baumschulen ausgezeichnet und lösten mit Hilfe der Wissenschaft und Technik die Probleme bei der Zucht von Baumsetzlingen. So züchteten sie Dutzende Millionen Baumsetzlinge, die 1,3-fache Menge als im Vorjahr sind. Auch die Baumschulen der Städte und Kreise im Bezirk Nordhamgyong erzielten große Erfolge bei der Zucht von Baumsetzlingen.